Hallo und herzlich willkommen zur Thank God It's Friday Show. Dies ist unser erster Podcast bei Regiophon und demzufolge auch die erste Thank God It's Friday Show. So, schauen wir mal, was hatten wir denn für heute geplant? Zum einen ist bei den Tennisfreunden Kirchheim-Heimstetten heute zum ersten Mal freies Training. Dafür sind die Plätze 3 und 4 reserviert. Ich finde das eine tolle Idee, weil es fällt so die Hemmschwelle zum Verabreden mit einem Tennispartner weg. Dazu hätte ich mir ein paar Worte von Norbert Daseking, dem Sportwart, gewünscht. Dann haben wir an diesem Wochenende die Erstkommunion für die Kinder der Grundschule 1. Auch hier wäre es schön gewesen, ein paar Worte vom Pfarrer Werner Kienle zu haben. Aber es überrascht mich nicht, dass da zunächst einmal eine Hemmschwelle da ist. Das Ganze muss sich erst einschleifen und so ist die erste Podcast-Show ohne externe Beiträge. Wir wollen dann noch ein Großereignis ankündigen hier in Kirchheim. Franz Beckenbauer, Kaiser Franz persönlich, ist am 14. Mai bei uns hier im Merowinger Hof für eine Pressekonferenz. Anlass sind die Proben für die Fußball-WM hier in Kirchheim. Nein, nicht die Fußball-WM in Kirchheim, sondern die Proben in Kirchheim. Die finden jetzt hier auf dem Platz jedes Wochenende statt. Wahrscheinlich hat man diese Örtlichkeit ausgesucht, weil es doch relativ geschützt ist und wenig einsehbar. Gut, machen wir erstmal ein paar Takte Musik. Wie bei Podcasts üblich senden wir hier PodSafe Music. Das ist Musik, die lizenzfrei ausgestrahlt werden kann übers Internet. Übers Radio natürlich auch, aber dort wird ja meist kommerzielle Musik gesendet. Unser Jingle ist übrigens auch aus diesem Bereich. Der ist von Beatrice Eriksson aus Stockholm und es ist ein Ausschnitt aus dem Song Put a Little Love. So, und weil eben die Musik aus diesem Bereich kostenfrei ist, spielen wir zur Einstimmung Song for Free von Todd Lerner. The beat is free. Guitar free. I will sing. Take this song for free. I'll work for you, cause it works for me. Download this song for free. A price with which you cannot disagree. For my own publicity, share the song, but don't steal the CD. Take this song for free. Take this song, it's free. Take this song for free. I'll give away some intellectual property. And hear some harmony. How about a counter melody? Take it all in for free as a gratuity. For free. Take this song for free. Take this song, it's free. Here's the bridge I wrote for free to put into the song for you it's from me. The bridge has its own melody that gets the song to where it's gonna be. Take the bridge, take the whole song for free. Take this song for free. I'll work for you, cause it works for download me. This song for free at songforfree.com. For my own publicity. Did you say songforfree.com? Todd, you can't put that in the take song. This song for free. It won't play. Take this song, it's free. Again, the bridge I wrote for free to put into the song for you it's from complimentary. Me. The bridge has its own melody that gets the song to where it's gonna be. I'll take the bridge, take the whole song for free. Free trumpet. Okay, wenn wir hier keine Beiträge haben bei Regiophon heute, können wir ja ein paar Worte verlieren zum Konzept von Regiophon. In jedem Fall werden wir einmal die Woche eine Thank God It's Friday Show machen. Wenn wir viele Beiträge reinkriegen, dann auch eine Sendung zwischendrin. Zum einen werden wir Interviews bringen, Telefoninterviews. Und zum anderen werden wir die Beiträge senden, die Sie bei uns auf den Anrufbeantworter sprechen. Sie finden die Nummer hier oben links, sie ist aber auch einfach zu merken. Das ist die 089 für München, 9040, dann 68681. Sprechen Sie dort einfach einen Veranstaltungshinweis oder ein Grußwort auf. Wir werden den dann in unserer Podcast-Sendung unterbringen. Und denken Sie dran, perfekt muss es nicht sein. Wenn Sie sich einmal grundlegend verhaspelt haben, rufen Sie die Nummer einfach gleich nochmal an und starten entweder einen zweiten Versuch oder aber geben Bescheid, dass wir den ersten Beitrag löschen sollen. Da wir hier zumindest noch keine Unterscheidung zwischen den Altersgruppen machen, ist die Musik Mainstream, also von allen gut zu hören. Nach den Wortbeiträgen und dem Jingle am Schluss kommt dann aber nochmal was Fetziges. Die älteren Semester können sich dort dann ausblenden. Moment, ich korrigiere, zu den älteren Semestern gehöre ich ja inzwischen selbst. Also die Senioren können sich dann ausblenden. Ich schließe damit die heutige Sendung, wünsche mir, dass zahlreiche Beiträge reinkommen, die wir in die Show einbinden können, hoffe aber in jedem Fall, Sie wieder begrüßen zu können bei der Thank God It's Friday Show. Ja, und jetzt läuten wir das Wochenende ein mit Miss Sad UK, Bird. Und sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Kissed out the sun to me.